Dialoge Seite 214. An der individuellen Freiheit werde ich nicht rütteln. Dialoge Seite 215, Montesquieu. Wenn es aber das Staatsinteresse oder auch nur eine drängende Sorge verlangt, dass jemand auf der Stelle verhaftet werde, wie wird dies durchführbar sein, wenn sich in der Gesetzgebung eine Bestimmung über die Freiheit der Person befindet, wenn jeder Verhaftung gewisse Formalitäten, gewisse Sicherheiten vorangehen müssen? Machiavell: Erlaube, wenn ich die individuelle Freiheit achte, so versage ich mir deshalb noch nicht gewisse Änderungen, die für die Rechtsprechung nützlich sind.